fickten Lust verlangen, Erfüllung hinterhin, das schönste Weib. Eva, im Heilen Vater, ich genach zu einer Quelle, reiner Welle, die lockend mir gelacht, und unter einem Lorbeerbaum von Sternen hell durchschienen. Ich schau im Wachen dichter Traum von Heiligung. Mit dem edlen Nacht das Herze weib. Die Muse es vernahm. Huldreichter Tag, dem ich aus dichter Traum erwach, dass ich erträumt das Paradies in himmlisch neu verklärter Pracht, vor mir lag. Dahin lachend nun der Quell empfand mir weht, die du geboren, mein Herz. Das Bild als Muse mir gedeiht, so heilig Herz als Bild, und kühn vorn mir gefreit.